Hieran können wir auch erkennen, warum der Unternehmer den Arbeiter nicht um den Mehrwert seiner Arbeit beraubt. Ganz im Gegenteil. Indem der Unternehmer durch die Optimierung der Produktion die Gütermenge steigert, sinkt ihr Preis, und zwar für jedermann, auch für die Arbeiter. Die Nachfrage nach dem Produkt steigt damit mengenmäßig. Der Unternehmer macht Gewinn, baut neue Fabriken und stellt mehr Arbeiter ein, deren Lohn durch die steigende Nachfrage nach Arbeitskraft ebenfalls steigt und deren Kaufkraft auf Güter trifft, deren Preis tendenziell fällt. Dies ist der Mechanismus, mit dem die arbeitende Klasse Wohlstand gewinnt. Nicht die kommunistische Revolution, Planwirtschaft oder Umverteilung des Elends, die die Marxisten sicher träumen. Am Rande sei bemerkt, dass in einer freien Marktwirtschaft der Wert des Goldgeldes langsam aber sicher ansteigt. Jedenfalls in einer, die sich den Luxus echten Geldes leistet und nicht mit Papiergeld von zweifelhaftem intrinsischen Wert die arbeitenden Menschen bestiehlt, wie das in unserem Geldsozialismus der Fall ist. Der Grund ist das sich ständig verschiebende Verhältnis von Geldmenge zu Gütermenge. Das Geld bleibt extrem knapp, während die Menge verfügbarer Güter durch den von der Marktwirtschaft getriebenen Produktionsfortschritt ständig wächst. Es stellt sich eine permanente leichte Deflation ein, die die arbeitenden Menschen selbst bei konstantem nominellen Einkommen ständig wohlhabender macht. Diese Form der Deflation ist eine gute. Im Gegensatz zu der Schockdeflation kollabierender Fiat-Geldsysteme, die der Welt in Kürze bevorsteht bzw. in die sie bereits eingetreten ist. Legende Nummer 16. Hat nicht die Finanzkrise bewiesen, dass der reine Markt nicht funktioniert, sondern in die Katastrophe führt? Wie bereits weiter oben angedeutet, kann der Markt nur dann an einer Sache schuld sein, wenn er auch vorher die Ansage machen durfte. Das war und ist in unserem Finanzsystem entgegen allen Schlagworten vom Casino-Kapitalismus nicht der Fall. Bereits in meinem Buch »Die bürgerliche Revolution« habe ich im Detail dargelegt, wie die Vielzahl der staatlichen Interventionen und Regulierungen im konkreten Fall der US-Immobilienblase, welche die Finanzkrise 2007 ausgelöst hat, so ineinander gegriffen hat, dass die Katastrophe unvermeidlich wurde. Einige wenige Cassandras haben bereits in den Jahren zuvor auf die Unmöglichkeit der sich auftürmenden Schulden und Bewertungen hingewiesen und wurden als Schwarzmaler, Crashpropheten und Marktradikale verschrien. Die tiefere Wurzel all diesen Übels jedoch ist unser Geldsystem. Henry Ford, Begründer der gleichnamigen Automarke, sagte einmal, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, hätten wir morgen eine Revolution. Das sagte er wohlgemerkt nach der Abschaffung des Goldstandards im Zuge des Ersten Weltkrieges. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir ein Geldsystem, das so konstruiert war, dass es der kunstvollen Beraubung der Menschen durch gewissenlose Geldpolitiker einen goldenen Riegel vorgeschoben hatte. Was wir vor 100 Jahren stattdessen bekommen haben, ist das wirtschaftliche Gegenstück zum Betrugs- und Sklavereimodell der Matrix, bekannt aus dem gleichnamigen Film, in dem die Menschen eines Tages aufwachen und herausfinden, dass ihnen die gesamte Realität, die sie zu kennen glauben, über Drähte direkt ins Gehirn eingespeist und vorgegaukelt wird. Der Zweck dieser Betrugswelt ist in dem Film die unmerkliche Ausbeutung und Versklavung der Menschen und genau so verhält es sich auch mit unserem Geldsystem.